Japanuary 2019, der zweite Japanuary im Jahr 2019, nach 2018, ist jetzt. Ich kann nicht arbeiten. Ich wollte mal eine andere Art der Anmoderation probieren. Die Kreativität wird immer hier bestraft, das merke ich schon. Na, hallo Steffen. Ein steht nicht für Niveau. Ne, eben. Ja, eine weitere Folge unseres Japanuaries, den wir ja vorzeitig aufnehmen. Das heißt, wir sind noch im Herbst, gar nicht im Januar. Aber damit ihr Programm habt, arbeiten wir auch vor. Ja, heute steht auf dem Plan, den wir gerade gesehen haben, Nausikaa. Es wird aber eher geschrieben aus dem Tal der Winde. Ich habe auch immer gedacht, es hieße Nausikaa. Aber das ist wohl ein Trennungs-A-Striche. So wie bei Hoecker, weißt du? Bei Citroën, dieser Automarke, ja, genau, die alle immer Citroën nennen, aber die gar nicht. Ich dachte bis heute auch, es hieß Nausikaa. Wieder was gelernt. Ja, kannst du ich habe den Film nämlich tatsächlich bis heute nie gesehen. Das war immer so ein blinder Fleck auf meiner Anime-Liste. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen blinden Fleck befüllt habe. Sagt man das so? Ich weiß es nicht, aber dass ich das, dass ich einen Haken dran gemacht habe. Ja. Anime. Geguckt. Was wusstest du vorher über den Film? Dass es ihn gibt. Ich wusste ein bisschen mehr. Ist, glaube ich, so der erste große Ghibli-Film. Mhm. Der erste große Film auch von Hayao Miyazaki, der auf seinem eigenen Manga auch basiert, den er selber dann auch gezeichnet und rausgegeben hat. Also das Ganze gibt's auch nochmal als Manga, was bei originären Ghibli-Filmen relativ selten ist, dass sie tatsächlich auf einem Manga basieren. Das ist hier anders. Und ansonsten wusste ich auch so gut wie nichts. Also man weiß, dass der Film sehr einflussreich ist, dass der Film sehr, sehr schön sein sollte. Das war mir im Vorfeld schon bekannt. Ja, was man halt so mitbekommt, ne? Ja. Aber, ja. Ja. Ja. Also ich habe ein bisschen was drüber erfahren. Wir haben mal so ein YouTube-Video gesehen über die Geschichte des Anime. Mhm. Da ging es ein bisschen auch um Nausikaa. Und das war bei mir aber schon im Prinzip alles, was ich drüber wusste. Es war aber genug, um ihn gucken zu wollen. Ja, weil man hat immer so dieses Bild von dieser Prinzessin Nausikaa. Mhm. Man muss sich wirklich umgewöhnen, das ist schlimm. Wenn man irgendwie 10 Jahre lang Nausikaa gesagt hat, weil es da ja auch so steht. Steht halt da, ist immer tatsächlich AA. Ja. Das war's drin. Ich wusste, das kommt irgendwann noch, weil ich jetzt verkneifen könnte, ich weiß es nicht. Man sieht halt immer dieses Bild, wie sie da so stehen mit ihrem blauen Fliegeranzug und dies und das. Und ja, Fliegerei ist hier auch wieder ein Thema. Das ist ja so ein bisschen dieses Herzensthema von Miyazaki. So in jedem seiner größeren Filme sind halt Flugzeuge mit dabei. Mhm. Was ich nicht gedacht hätte, also ein Fakt, der mir schon bekannt gewesen ist, aber wie sehr sich das in diesem Film widerspiegelt, ist der Einfluss, den Möbius hatte. Der war so in den 70ern, 80ern, merkt man überall in der Popkultur, was für einen Einfluss Möbius hat. Und das ist mir in diesem Film derartig aufgefallen. Also wie krass das, also gerade in dieser Anfangssequenz, wie man Nausikaa sieht, wie sie in dieser Höhle unterwegs ist und da diesen Panzer eben auch findet und von diesem riesigen Insekt und das dann so ein bisschen aufarbeitet, diese ganze Welt, diese ganze Stimmung, diese ganzen Tiere, die da auch rumlaufen, dieser ganze Surrealismus, auch den Film, der den Film auch so ein bisschen weiter auch bestimmt in manchen Szenen. Das ist Möbius. Das fand ich so krass, ne? Also wenn du, ich weiß nicht, hast du den Hersteller der Zeit mal gesehen? Nee, ich glaube nicht. Möbius und René Laloux Film. Ewig her. Das Raumschiff-Design in diesem Film, dann eben auch so diese ganze Tierwelt, das ist derartig Möbius, das ist so krass, also das habe ich echt nicht gedacht. Und Hayao Miyazaki hat sich an vielen Dingen auch Möbius bezogen und ihn auch zitiert und also nicht nur in diesem Film, sondern auch weiterhin. Und dann auch so dieses ganze Umweltthema, was wieder in Ghibli-Filmen ja auch ganz, ganz stark immer wieder bemerkt wird. Also dieser Einfluss des Menschen auf die Natur und dann auch wieder rekursiv der Natur auf den Menschen. Das Ganze hier extrapoliert in eine fiktive, sehr entfernte Zukunft. Mhm. Das ganze Ding hier als Science-Fiction-Film zu bezeichnen, trifft's mehr als gut. Mhm. Ne? Mit irgendwelchen großen Titanen, die Welt zerstört haben und die Natur, die sich diese Welt wieder zurückerobert mit Pilzen, die Welt vom Gift reinigen und die Menschen die kurz vor dem Untergang stehen. Ja. Ah, das ist so reich und halt, so viel, das ist so toll. Ja, ist es. Ist es. Also was mir aufgefallen ist, vor allem in erster Linie, ist einfach auch dieses, wenn du sagst, er bezieht sich auf Möbius mit seinem Design auch und allem, aber es ist trotzdem ein weit kreativeres Design, als man es in modernen Filmen findet, wenn ich da zum Beispiel an Avatar denke, wo ich denke, okay, da habe ich Pferde, die halt schwarz glänzend sind und zwei Beine mehr haben, aber sind Pferde. Das ist halt hier ganz anders. Also das sind wirklich Geschöpfe, man kennt, also ein paar Anlehnungen ans Insektenreich kann man vielleicht finden, aber ansonsten ist das wirklich ein Neuentwurf von Leben, den man da sieht, was ich unfassbar beeindruckend finde, gerade auch eben in Hinsicht mit dieser ganzen Hintergrundthematik, Endzeit für Menschen, eventuell Neuanfang für die Welt an sich, weil diese bekloppten kleinen Zweibeiner endlich mal sich selber ausrotten, mehr oder weniger, oder ausgerottet haben. Und was da an Schöpfungsmöglichkeit da ist und dass da eben tatsächlich weit mehr Vorstellungskraft hineingeflossen ist, als ich es eben, wie gesagt, aus neueren Filmen, die so eine fremde Umwelt schaffen wollen, kenne. Das ist, also man merkt, man wird in diese Welt geworfen und sie ist vollständig da. Mhm. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl hatte, mir wird diese Welt zu stark erklärt. Und das ist tatsächlich so. Also Nausicaa redet am Anfang mit sich selber und erklärt so ein bisschen ihre Welt. Also dass sie eben, wenn sie diese Sporen einatmen würde, dass ihre Lungen zerfressen werden würden und so weiter und so fort. Das hätte ich mir tatsächlich ein bisschen weniger gewünscht, dass man einfach ein bisschen noch ein bisschen weniger in die Hand genommen wird, als man es eh schon tut. Das zum einen, aber dennoch ist das eine komplett fertig entwickelte Welt in der Sekunde, wo du den Film betrittst. Und bei ganz vielen Science-Fiction-Filmen habe ich den Eindruck, man wird wirklich so an der Hand durch diese Welt geführt und in Etappen wird einem diese Welt so erklärt. Und das ist hier nicht so, sondern man hat die Figuren, die sind auch vollständig da und man erlebt sie dann. Also dass gerade diese Prinzessin vom gegnerischen Stamm, ich kann mir unfassbar schlecht Namen merken, die mit dem Roboterarm, ich war mit diesem Prothesenarm eben unterwegs ist. Das ist ein Charakter, irgendwas ist in ihrem Leben passiert. Man weiß gar nicht so ganz genau was. Es werden so ein paar Vermutungen angestellt. Aber das ist ein vollständig ausentwickelter Charakter, der einfach dann seine Geschichte mit sich herumträgt. Mhm. Und das motiviert eben auch jede ihrer Handlungen. Alles, was sie tut, man merkt, dass da eine Motivation hintersteht und dass jede andere Figur in diesem Film ist exakt so und das ist so, das macht diese Ghibli-Figuren, diese Miyazaki-Figuren auch so reichhaltig und so schön. Das ist auch was dieser Film halt wirklich sehr richtig macht, also dass du einfach ich weiß als Zuschauerin vielleicht nicht, wie die Geschichte der einzelnen Personen jeweils aussieht, aber die Filmemacher wussten es in dem Moment, in dem sie diesen Film gemacht haben. Ja. Und das merkst du einfach wirklich in jedem Augenblick. Und das ist so wichtig, damit so ein Film funktionieren kann, finde ich, oder wirklich so hervorragend funktionieren kann, wie Nausicaa das tut, dass diese Figuren eine Geschichte bekommen. Und zwar nicht nur auf die Handlung des Films beschränkt und auch nicht unbedingt auserzählt für die Zuschauenden, sondern einfach als komplette Charaktere, die dann dastehen, als geformte Charaktere, die auch immer noch Potenzial zum Umformen haben oder umgeformt werden, zur Entwicklung haben, die aber eben auch schon eine Entwicklung durchgemacht haben. Und das ist so eine Struktur, die ich einfach erwartet habe, also die Bösen, also es gibt gar nicht so Gut und Böse in diesem Film, das ist in vielen Ghibli-Filmen so, dass du einfach nicht ganz klar schwarz-weiß Gut und Böse hast, aber so die Gegner, der gegnerische Stamm, die Gegner des Tal des Windes praktisch, was so der Handlungsort auch ist, die haben sich eben einen von diesen alten Titanen rangezüchtet, hätte ich fast gesagt. So, die Titanen werden auch nicht erklärt. So, die sind dann einfach da, so in dieser Welt. Und man denkt, okay, am Ende, wenn dieser Titan dann eben aus Feld gerät, denkt man, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Gamechanger. Und die scheitern halt. Ja. Und das ist auch so ein Ding, wo ich denke, okay, das sind halt Tropes, die erwartet man 30 Jahre, war 35 Jahre, nachdem dieser Film eben gelaufen ist, erwartet man, dass sich dieses Trope mit diesem Titan dann so und so ausspielt, dass sie damit tatsächlich jetzt die Situation retten. Und dann kommt das nicht. Und das war so ein, obwohl der Film so alt ist, so erfrischend auch ein Stück weit, dass dieses Trope nicht eingetreten ist. Das war sehr angenehm. Und das ist ja so eine Sache, das wurde im Film im Grunde genommen ab Moment 1 immer wieder angeteasert, dass das so aufs Ende hinaus dann eben auch hinausläuft, dass dieses Viech dann eben tatsächlich auf den Plan tritt. Man nennt das ja Chekhovs Gun, also in der Sekunde, wo ich eine Knarre einführe, muss ich dafür sorgen, dass sie in einem der späteren Akte dann auch losgeht. Und das ist eben so, ja, so ein bisschen Chekhovs Gun, aber dann mit einer Ladehemmung und es geht halt wirklich komplett daneben. Und das fand ich so angenehm, dass es eben nicht dieser diese Geheimwaffe in Anführungszeichen ist, die immer so ein bisschen gezeigt worden ist. Hätte auch der Idee des Films, glaube ich, widersprochen oder dem, was Miyazaki damit erzählen wollte. Wir haben nur noch gar nicht zusammengefasst, grob. Ja, das ist, so viel Zeit haben wir jetzt auch gar nicht in dem Sinne. Aber es ist eben tatsächlich so, dass das Volk, aus dem Nausicaa stammt, relativ friedlich lebt mit den Bedingungen und relativ im Einklang. Die haben ein geschütztes Tal und alles. Und die sind eher umsichtig. Also ne, wenn deren Pflanzen, von denen sie sich ernähren, von Pilz befallen werden, die so diese Fäulnis bringen, dann rotten die das zwar schon aus, aber halt sehr bewusst und sehr punktuell und nicht, wir brennen jetzt mal komplett alles nieder und zerstören alles und so, sondern eher nachhaltig. Also dieses, wir brauchen das zum Leben, deswegen müssen wir es beschützen. Aber wir wissen halt auch, das sagt eine der Figuren dann auch am Ende, zum Ende hin, man kann so einen Wald in einem Tag niederbrennen, aber es dauert hunderte von Jahren, bis das Ding wieder gewachsen ist, also bis so ein Ding hochgezogen ist. Und das ist diesem Volk im Tal des Windes eben sehr bewusst. Während die anderen Völker sich eher wenig Gedanken darum machen, wie hängt überhaupt alles zusammen. Und das ist was Nausicaa eben als Hauptfigur sehr gut versucht rauszufinden auch einfach. Sie ist eher so eine Forscherin am Anfang. Und wenn ich nicht gebraucht hätte in dem Film, also auch ganze Sequenzen, die ich in dem Film nicht gebraucht hätte, einerseits diesen Aspel, der dann irgendwann im letzten, Anfang des letzten Drittels, im letzten Akt dann dazukommt, der wird auch, was mich im Anfang so ein bisschen irritiert hat, als männliche zweite Supporting-Rolle so ein bisschen angeteased. Der hat aber dann auch nicht mehr allzu viel zu tun. Also den hätte ich nicht gebraucht. Also die Figur ist tatsächlich übrig. Also Nausicaa als treibende Kraft, als treibende Person in diesem ganzen Film hätte mir vollkommen ausgereicht. Und der letzte Akt ist auch durchzogen von Luftkämpfen, die ich in der Ausbreitung nicht gebraucht hätte. Das ist dann auch so der Moment, wo der Film sich sehr zieht. Ja. Also ich weiß, dass Miyazaki ein unfassbarer Luftfahrt-Nerd ist. Also das sieht man ja an seinem letzten größeren Film, wie der Wind sich hebt, hieß der, glaube ich. Ja. Ne? Den haben wir ja auch geguckt. Genau. Dass das ein unfassbarer Luftfahrt-Nerd ist, der sich da so richtig mit auskennt und beschäftigt und auch sehr viel Wert auf so halbwegs realistische Darstellungen von Fliegerei eben auch dann spezialisieren kann und so. Und das sind so Aspekte, die hast du im Grunde genommen in jedem Ghibli-Film, wo er daran beteiligt ist und den er geschrieben und regisseurt hat, so dass da einfach immer auch ein großer Aspekt drauf gelegt wird. Das hätte ich in diesem Film nicht gebraucht. Also das war ein Aspekt, also in der Menge, dass das natürlich eine Fortbewegungsart ist, wie die sich mit dem Wind hier auch bewegen, der Wind, der starkes Element in dieser Natur ist. Und dann irgendwann auch im Laufe des Films, dann verschwindet plötzlich und alle wissen, okay, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, so wenn der Wind nicht mehr da ist. Das war einfach eine Menge an Luftfahrt und Krieg und Luftschlacht auch, die ich in dem Ausmaß nicht gebraucht habe, wo der Film sich auch meiner Meinung nach ein bisschen selber im Weg gestanden hat, weil er dann auch so ein bisschen den Fokus verloren hat über das, was er eigentlich erzählen möchte und so ein bisschen auch dran vorbeiläuft. Ja, er stolpert sich da so ein bisschen über sich selber immer wieder, indem das immer von neuem anfängt. Also man hat mehrere Luftschlachten, die so nacheinander kommen, die immer wieder von vorne losgehen sozusagen. Also es ist nicht eine, die jetzt irgendwie dann ein episches Ausmaß annimmt und ist aber auch wieder gut, sondern das sind immer so kleinere, die dann ein bisschen groß werden, dann wieder kleiner werden und wo man das Gefühl hat, so, ja komm, ich weiß jetzt, dass du das machen kannst, dass du das animieren kannst mit der Fliegerei. Und immer wenn Nausicaa mit ihrer Möwe unterwegs ist, sieht man das auch sehr schön, wie er auch ein Verständnis dafür hat, wie Fliegen funktioniert und Gleiten auf dem Wind. Und es ist toll animiert, das gucke ich auch gerne. Ich hätte es aber lieber noch mehr als Fortbewegungsmittel tatsächlich reingesehen, als Element in einem Kampf. Also diese Luftkämpfe, diese wiederholten, waren mir einfach zu viel. Die ersetzen halt auch wirklich alle Action-Szenen. Also das ist das Ding. Also es gibt so gut wie keine anderen Action-Szenen. Und ich hätte mir einfach Nausicaa da mehr im Fokus gewünscht, wie sie irgendwie durchflitzt. Und die ist unfassbar wendig und flink und all das. Weil, also der Film heißt schon absichtlich so wie sie. Ja. Also sie ist, also vielleicht noch stärker als Prinzessin Mononoke, wo es gar nicht so sehr um Prinzessin Mononoke geht, sondern eigentlich um diese ganzen Waldgeister Naturgedöns oder eigentlich auch eher um den Typen in Prinzessin Mononoke. Also Prinzessin Mononoke ist eher so der Aufhänger. Das hier ist wirklich der Film über Nausicaa. Und Nausicaa ist so eine Figur, wie ich sie mir öfter wünschen würde. Also sie hat einen ganz vollständiges Verständnis von der Welt, wie sie funktioniert, zumindest bis zu dem Teil, wo die Gesellschaft es verstanden hat, hat einen sehr großen Respekt vorm Leben, vor allen Geschöpfen auf diesem Planeten, also auch die Insekten, die hier so als böse wahrgenommen werden in der Regel, weil sie halt den Menschen schaden. Das sind, also für die hat sie genauso viel Respekt wie für jede andere Person, vom eigenen Stamm, von gegnerischen Stämmen und so weiter und so fort. Also das ist so ein, ist auch die erste, die mit diesem Fuchshörnchen, was am Anfang so eingeführt wird, also das beißt erst nochmal ordentlich zu, sie blutet auch. Und das Fuchshörnchen merkt dann relativ zügig, okay, vor der habe ich mich nicht zu fürchten, vor der brauche ich keine Angst haben, und wird dann sofort zahm. Aber innerhalb von einer Sekunde wird dieses Tier zahm und ist dann von da an der Begleiter von ihr. Und so dieses offene Herz, diese offenen Arme. Ja, doch dieses ganzheitliche Verständnis für die Welt, das sie mitbringt. Ja. Und das ich prinzipiell generell dem Volk aus dem Tal des Windes unterstellen würde, so wie es im Film gezeigt wird, aber sie ist da eben schon die Vorreiterfigur auch so ein bisschen einfach als sie ist durchaus Prinzessin noch mal, auch nochmal. Sie ist auch durchaus nochmal verständnisvoller, gerade eben, wie ich ja schon sagte, für die Insekten, die ja von denen auch als Monster und als negative Kraft auf diesem Planeten, also ich vermute jetzt meistens die Erde, aber in 10.000 Millionen Jahren, also irgendwo ganz weit weg von uns, also sie ist da auch durchaus nochmal anders gestrickt als die anderen in diesem Dorf, die dann halt natürlich auch um ihr eigenes Wohl besorgt sind. Und so dieses Verständnis für die Natur außerhalb dieses Dorfes nicht so viel übrig haben. Ja, sie nimmt sich halt als Person selber auch eher hinter anderen Dingen zurück. Also sie ist eher jemand, der versucht zu heilen. Tatsächlich, also sie hat dann irgendwann diesen Pflanzenkeller, sage ich mal, weil sie nach einem Heilmittel für ihren Vater gesucht hat und sie versucht hat, aus allem ein heiles Ganzes zu machen, mehr oder weniger, und deswegen auch alles zu verstehen, und nimmt da eben alle ihre persönlichen Wünsche auch sehr zurück, was irgendwie in dieser Eroberungsszene am Anfang auch gut dargestellt wird, wo sie dann ihren Leuten eben sagt, hört auf, euch zu wehren, wir haben hier genug Blutvergießen gehabt, das muss nicht sein. Einfach weil klar ist, es würde auch nirgendwo hinführen. Also da ist sie auch frei von jeder Eitelkeit, sage ich mal. Ja. Ich hatte ja gesagt, dass Miyazaki sich sehr stark von Möbius inspirieren lässt. Und mir sind während des Films Sachen aufgefallen, die eindeutig von diesem Film inspiriert worden sind. Die erste Szene in Episode 7 von der neuen Star Wars Trilogie ist im Grunde genommen, wie man Rey beobachtet, wie sie ein altes Raumschiff, einen alten Sternenzerstörer durchforstet und nach Einzelteilen durchguckt, und das ist ziemlich exakt von Nausicaä abgeguckt. Das ist der Hammer. Also das ist, abgesehen davon, dass Rey nicht redet und das für sich behält, die Information, und da sehr viel pantomimisch und mit Gesten und Mimik, nicht vorhandener Mimik, weil sie eben auch so eine Maske trägt. Also das ist sehr ähnlich wie Nausicaä da in dieser Höhle unterwegs. Das ist Rey eben am Anfang in diesem Sternzerstörer unterwegs und sucht danach Teilen. Das hat mich wahnsinnig daran erinnert. Und später die Szene, wie eben diese riesige Herde an Insekten, diese Käferwürmer, Humus, da unterwegs gewesen sind mit diesen roten Augen. Das hat mich wahnsinnig erinnert an die Matrix-Filme, wo ja auch diese fliegenden Wächter unterwegs sind, auch mit diesen zahlreichen Augen, roten Augen, durch die Gänge am Fliegen sind, sich am Ende, glaub, im zweiten Teil dann ja auch durch die Erde bohren, um Zion anzugreifen, und dann so wirklich schwarmweise in diese Stadt reinfliegen. Das sind also Elemente, die habe ich, also, klar, also die Wachowskis sind eindeutig von Anime inspiriert. Ja. Also das sieht man an den Matrix-Filmen, später noch an der Animatrix, an den Anime-Bearbeitungen zum Matrix-Universum. Die haben deutlich Anime-Anleihen in ihren Arbeiten. Also guck dir Speed Racer an, das ist ja im Grunde genommen der realst verfilmte Anime aller Zeiten. Also noch mehr kann man eine Anime-Serie nicht verfilmen, als die beiden Schwestern da Speed Racer verfilmt haben. Den Film selber kann man nochmal anders diskutieren. Da gibt's auch getrennte Lager. Ich finde ihn ganz schlimm, aber das ist eine andere Diskussion. Also der Film war auch saumäßig einflussreich, und Ghiblis und Miyazakis Arbeit dann auch nochmal einflussreich. Also da, wo Menschen sich inspirieren lassen, wenn sie es gut machen, werden sie selber zur Inspiration. Und ich glaube, das kann man über Miyazaki und seine Arbeit durchweg durch die Dekaden eindeutig sagen. Auf jeden Fall. Ja. Was mir noch sehr gut gefallen hat, ich kenne ja nun doch ein paar Miyazaki-Filme mittlerweile, dank dir. Ich finde, Nausicaä hat so einen ganz eigenen Ton nochmal. Also bei manch anderen Ghibli-Filmen habe ich so das Gefühl, so, naja, das ist schon alles so die, wenn ich es böse sagen wollte, die gleiche Suppe an Emotionen, die da so verarbeitet wird. Das ist bei Nausicaä noch ein bisschen anders. Also der steht für mich vom Gefühl her einfach ein bisschen individueller da auch. Also auch von dem Gefühl, dass ich beim Gucken und beim drüber nachdenken habe. Das ist vielleicht aber auch nicht daran, also mal abgesehen von Laputa, das Schloss im Himmel und vielleicht auch vom wandelnden Schloss, was aber, glaube ich, auch beides Bücher gewesen sind vorher. Das wandelnde Schloss definitiv. Bei Laputa weiß ich es gerade nicht. Das sind ja die einzigen, die ich wirklich so als Science-Fiction-Filme, beim wandelnden Schloss Fantasy, kann man auch noch mal drüber reden, was für Genres da eingesetzt. Aber das ist für mich nicht daran, dass das einfach noch mal viel direkter ein Science-Fiction-Film ist und Miyazaki sich in den letzten Jahren doch eher so Richtung Fantasy oder dann auch tatsächlich so ein bisschen Slice of Life, also wie der Wind sich hebt, ist ja eindeutig eher so eine Lebensgeschichte, so eine Biografie, die da auch erzählt wird, wo fast schon gar keine fantastischen Elemente mehr, drin sind. Und auch diese ganze, das war auch noch so ein Aspekt, der mir eingefallen ist, der Film ist schon sehr 80er Jahre, also auch musikalisch, von den Themen, die da diskutiert werden. Das ist also gerade die Musik, also das fängt an und es sind fast schon so, also wenn da jetzt irgendwie New Order gelaufen wäre in dem Film, das wäre nicht großartig aufgefallen, glaube ich. Es ist schon sehr Synthesizer-mäßig und da, wo Miyazaki in den letzten Jahren, Jahrzehnten und vielleicht in den letzten 20 Jahren doch eher so auf Orchesterklänge setzt, ist das hier schon sehr synthetisch und wenig organische Musik. Und das wird aber dem Film auch gerecht, also dass das nicht so klingt, weiß ich nicht, wie eine japanische Volksweise, sondern wirklich künstlich und roboterhaft in manchen Szenen. Das wird auch dem Zeitalter gerecht, in dem der Film dann spielt. Ansonsten, also ich weiß, worauf du hinaus willst, würde deinen Teilen auch zustimmen. Es ist aber, abgesehen davon, dass es ja so mit einer der ersten größeren Ghibli-Filme ist, es ist durch und durch ein Ghibli-Film, also das merkt man ja. Ist es, aber es ist halt einer mit einer eigenen Note drin einfach so, also die besser unterscheidbar ist vom Gefühl her. Also wenn ich dann an andere denke, die wir zusammen gesehen haben, ist so beim Erinnern das Gefühl irgendwie immer sehr, sehr ähnlich, sehr identisch fast schon. Du kennst Totoro? Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht, gut, dann immer haben wir den vielleicht auch nochmal privat auf dem Programm. Ja. Bin mal gespannt, was du dann dazu sagst, weil der macht auch sein ganz eigenes Fass auf, tatsächlich. Ja, freue ich mich drauf. Ja, kannst es auch mit einer der schönsten. Ja, aber es ist so ein bisschen bei mir, glaube ich, jetzt mit den Miyazaki-Filmen so, wie es mir letztes Jahr im Japanuary auch schon ging, dass ich irgendwann gesagt habe, ich hätte gerne mal wieder einen Realfilm, wenn du dich erinnerst, ja, ja. Mit echten Menschen. Es ist so ein bisschen, Nausicaä hat das für mich erfüllt. Es ist ein Ghibli-Film, auch in der ganzen Qualität und allem, aber es ist halt wieder mal was Eigenes. Ein bisschen, es hat einen anderen Ton in der Färbung als andere, was es einfach so ein bisschen herausstechen lässt und was dann so eine Abwechslung bringt, die ich dann doch immer wieder gerne habe. Also wir haben jetzt demnächst noch auf dem Programm, ich weiß nicht, ob ihr es auch in der Reihenfolge gehört, wie wir es aufnehmen, den nächsten Yuasa-Film Night is Short, Walk on Girl. Den werden wir definitiv noch für den Japan Value besprechen, einfach weil der brandneu ist und wir die Möglichkeit haben, den im Kino zu gucken. Ich habe aber in der Liste ein paar Realfilme stehen und vielleicht sollten wir uns dann für den Rest des Japanuary so ein bisschen auf das Thema stürzen. Und dann während des Januars selber haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir gucken noch weitere Animes und besprechen die vielleicht nicht unbedingt im Podcast, sondern sagen, wir gucken den für den Japanuary, aber besprechen ihn jetzt nicht großartig. Nee, du hast ja dann immer noch Letterboxd Einträge oder sowas. Also, was wir im Januar, die Japanuary ist ja auch nicht dazu da, alles immer zu verbloggen und zu verpodcasten, sondern grundsätzlich dazu da, japanische Filme und seien es Anime oder Realfilme oder irgendwas dazwischen, was es ja auch gibt, bekannter und ein bisschen in der Aufmerksamkeit größer zu machen. Und man muss ja auch nicht dann alles immer sofort dann verschlagworten. Man kann ja auch sagen, okay, wir gucken einfach nur so aus Freude mal Filme. Ja. Was wir in der Regel ja auch tun. Ne? Ja. Gut, wir sind mit der Zeit auch zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.